Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus aus dem Weg. Zusammen sind wir TKKG. Oh, es ist kalt. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben, Karl. Das ist wirklich ein echtes Saurier-Skelett, das die da im Museum haben? Absolut. Man hat es vor 5 Monaten im Steinbruch am Rand der Stadt gefunden. Dann haben die Archäologen es freigelegt, restauriert und am nächsten Samstag wird es im Rahmen einer großen Dino-Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Heftig. Unglaublich, dass hier in der Gegend Dinosaurier gelebt haben. Ja. Stellt euch mal vor, man ist im Wald spazieren gegangen und plötzlich stand so ein Urzeitriese vor einem. Dann hieß es wahrscheinlich ab durch die Mitte, bevor man niedergetrampelt wurde. Oskar hätte ihn bestimmt verscheucht. Ist klar. Ganz bestimmt. Also ich hätte das Vieh mit einer guten Tafel Schokolade abgelenkt. Da hätte auch ein Dino nicht Nein sagen können. Das mit dem Vieh habe ich jetzt mal überhört. Und wenn's ein Fleischfresser gewesen wäre? Tja, was dann, Klößchen? Dann hätte ich zufälligerweise eine Tafel Wildschwein-Nuss dabei gehabt. Eine ganz neue Sorte. Klingt ja lecker. Man muss eben mit der Zeit gehen. Mit der Urzeit sozusagen. Also zum einen gab es zur Zeit der Saurier noch gar keine Menschen. Die Dinos haben vor ungefähr 200 Millionen Jahren gelebt. Und vor 65 Millionen Jahren sind sie ausgestorben. Die ersten menschenähnlichen Wesen gab es aber erst vor 3 bis 4 Millionen Jahren. Aber wenn der Mensch schon vor 200 Millionen Jahren gelebt hätte, wäre er bestimmt nicht im Wald spazieren gegangen, sondern er hätte gejagt oder Beeren oder sowas gesammelt. Oh oh, der Computer ist warm gelaufen. Und zum anderen hätte ein kleiner Steinzeitklößchen bestimmt keine Schokolade dabei gehabt. Weil es die damals natürlich noch gar nicht gab. Ja, aber ein kleiner Steinzeit-Karl hätte die gute alte Schokolade bestimmt erfunden. Aus Dino-Milch, und süßen Beeren und Kakaobohnen gab es damals bestimmt auch schon irgendwo. Könnte durchaus sein, in Mittelamerika. Bei uns eher unwahrscheinlich. Der erste Platz geht eindeutig an Karl. Für sein mal wieder unglaubliches Wissen. Und der zweite an Klößchen, für seine unglaubliche Fantasie. Mit dieser Platzierung kann ich sehr gut leben. Ja, ich auch, ja. Aber dann hat dein Onkel mit dem Skelett ja eine Riesenattraktion für sein Museum an Land gezogen, Karl. Eigentlich ist er nicht mein richtiger Onkel. Ich nenne ihn nur so. Er ist ein alter Studienfreund meines Großvaters. Der war auch Archäologe. Und irgendwie habe ich immer Onkel Pitt zu ihm gesagt, wenn er bei uns zu Besuch war. Zu deinem Großvater? Nein, zu Onkel Pitt. Du, Karl, und warum dürfen wir vier das Skelett jetzt schon sehen? Die Ausstellung beginnt doch erst nächste Woche. Na, weil Karl gute Beziehungen zum Museumsdirektor hat. Ah. Onkel Pitt war neulich mal wieder bei uns zu Besuch. Und da hat er von der ganzen Sache erzählt. Ich habe ihn gefragt, ob wir vier nicht vorher schon mal einen Blick riskieren dürfen. Und er hat ja gesagt. Na dann, nichts wie rein. Los, komm. Darf Oskar überhaupt mit? Ja, doof, wenn nicht. Karl? Selbst wenn, macht Onkel Pitt bestimmt eine Ausnahme. Hoffentlich. Von welchem Dino stammt das Skelett überhaupt? Das habe ich gar nicht gefragt. Ist der riesig. Ja. Es ist ein Allosaurus. 2,5 Meter hoch und 4 Meter lang. 4 Meter? Ein Fleischfresser, der vor rund 150 Millionen Jahren auch in Deutschland gelebt hat. Unter anderem hier in unserer Stadt. Wahnsinn. Die es damals natürlich noch gar nicht gab. Ja. Der Allosaurus ist sozusagen ein Vorläufer des Tyrannosaurus Rex. Ah, den kenne ich. Bei diesem Exemplar hier handelt es sich um ein Jungtier. Ah, so groß. 3 bis 4 Jahre alt ist der Bursche nur geworden. ausgewachsen waren die Tiere mehr als doppelt so groß. Stimmt. Ungefähr so lang wie ein Omnibus. Sagt man heute noch Omnibus oder nur noch Bus? Naja, wie dem auch sei. Moment mal eben. Beeindruckt standen Tim, Karl, Klößchen und Gabi vor dem Dinosaurier-Skelett. Es befand sich in einem abgetrennten Bereich des Museums und überragte ihre Köpfe um fast einen Meter. Als wäre man wirklich in der Urzeit. Der komplette Ausstellungsraum war in eine Art Dschungellandschaft verwandelt worden. Sogar die passenden Umgebungsgeräusche gab es. Per Lautsprecher. Überall standen Nachbildungen von Sauriern, einer größer als der andere. Auch Oscar bestaunte die Dino-Knochen. Das Gerippe des Allosaurus war ihm ein bisschen unheimlich. So, jetzt aber. Achtung! Pitt Römer, der Museumsdirektor, drückte auf einen Knopf, der am Schwanzende des Skeletts in einen Sockel eingelassen war. Überraschung! Was war das denn? Na, überzeugend? Ziemlich. Mann, was war das denn? Hätten Sie uns nicht vorwarnen können, Herr Römer? Ist ja gut, Oskar. Aus! Alles in Ordnung. Oha, das hat ihm nicht gefallen. Oskar, ist gut. Nichts passiert. Aber für Oskar war offensichtlich gar nichts gut. Wütend sprang er an dem Saurier-Skelett hoch und verbiss sich in einen Beinknochen. Nein. Was macht er denn da? Oh nein! Oskar, aus! Das darfst du nicht! Oskar, hör sofort auf damit! Kommst du wohl da weg? Sofort! Aus! Du machst ja Sachen! Pfui, Oskar! Schäm dich! Lass gut sein, Gabi. Ich bin ja selbst schuld. Durch das Brüllen hat dein Hund gedacht, ihr würdet angegriffen. Das dachte ich auch. Ich muss mich einen Moment setzen. Alles in Ordnung, Onkel Pitt? Geht's Ihnen gut? Ja, passt schon. Nur ein leichter Schwindel. Okay. Das passiert manchmal, wenn ich mich aufrege. Junge, Junge. Um ein Haar wäre das Skelett umgefallen. Und dann? Prost, Mahlzeit. Wo kam das Brüllen denn plötzlich her? Wenn man auf den Knopf da drückt, wird per Computer eine Tierstimmendatei abgespielt. Wird auch für Filmvertonungen benutzt. So ähnlich könnte sich ein Allosaurus angehört haben. Genau weiß man es natürlich nicht. Klang auf jeden Fall sehr echt. Absolut. Tut mir total leid, Herr Römer. Ja, schon gut, Gabi, schon gut. Vorsichtig untersuchte der Direktor den Beinknochen. Ist was kaputt gegangen? Oh, hoffentlich nicht. Das fehlte noch. Alles okay. Nur ein paar kleine Abschürfungen, aber die können aufgebessert werden. Mit ein bisschen Schleifpapier ist das relativ schnell gemacht. Du willst einen 150 Millionen Jahre alten Knochen abschleifen? Hält er das denn aus? Ein echter Knochen würde sofort zerbröseln. Aber der hier ist zum Glück nur eine Nachbildung. Eine Nachbildung? Wie jetzt? Deshalb bist du so ruhig geblieben. Naja, ruhig. Ich habe mich auch schon gewundert. Das Skelett war nur zu zwei Dritteln erhalten. Der Rest wurde aus Kunstharz nachgebaut. Hätte Oskar ein Original erwischt, wäre der Schaden nicht zu ersetzen gewesen. Darüber will ich lieber nicht nachdenken. Ich auch nicht. Das wäre teuer geworden. Eher unbezahlbar. Mhm. Naja, es gibt immer wieder Sammler, die unglaubliche Summen für echte Saurierknochen bieten. Was? Wir hatten hier neulich auch einen. Und manchmal gibt es sogar Auktionen, wo komplette Dino-Skelette versteigert werden. Die Preise gehen dann in die Millionen. Echt? Aber wer gibt denn so viel für ein paar vergammelte Knochen aus? Klößchen. Vergammelte Knochen hört der Experte wahrscheinlich nicht so gern. Für uns Archäologen oder Paläontologen ist jeder gefundene echte Saurierknochen sowas wie Weihnachten und Ostern auf einmal, mein Junge. Und ein vollständiges Skelett oder auch ein fast vollständiges, ja, das ist sowas wie die erste Mondlandung. Etwas wahnsinnig Besonderes eben. Entschuldigung, das war mir nicht klar. Ja, schon in Ordnung, ihr seid ja hier, um was zu lernen. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dass Hunde in der neuen Dino-Ausstellung nichts zu suchen haben. Ja. Oskar hat gemerkt, dass er Mist gebaut hat. Stimmt's, mein Lieber? Da hören Sie's. Ich hab ihm ja bereits verziehen. War hier drüben auch schon mal ein Hund dran? Nein. Warum? Na, weil hier ein Knochen fehlt. Aber vielleicht ist er ja in der Werkstatt und wird repariert. Was sagst du da? Was? Na, hier! Das glaub ich nicht. Oh, da fehlt tatsächlich was. Eindeutig. Ja. Der komplette rechte Unterschenkel ist weg. Mitsamt dem rechten Fuß. Ich war das nicht. Hat ja auch keiner gesagt, Klößchen. Waren das echte Knochen oder Nachbildung? Die waren echt. Ich muss mich setzen, Kinder. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Gestern Abend. Und jetzt ist es Nachmittag. Hast du dir das Skelett denn heute noch gar nicht angeschaut? Ich war mit Papierkram beschäftigt. Es ist noch so viel zu tun, bis die Ausstellung eröffnet wird. Vielleicht hat jemand die Knochen zum Abstauben abgeschraubt. Wohl kaum. Zum Saubermachen würde man das Skelett ja nicht auseinandernehmen. Nee. Aber was heißt denn das? Dass die Knochen gestohlen wurden, würde ich sagen. Ach, das noch. Sieht leider ganz danach aus. Und was machen wir jetzt? Ja, zunächst mal die Polizei verständigen. Das übernehme ich. Gabis Vater ist Kriminalkommissar. Mhm. Sehr gut. Und du musst eine Nachbildung der geklauten Knochen anfertigen lassen, Onkel Pitt. Und eine Liste mit Verdächtigen schreiben. Mhm. Na, großartig. Sonst noch was? Das Wichtigste habt ihr vergessen. Wir brauchen dringend 3 bis 4 Tafeln Schokolade. Dann können wir besser denken. Klößchen. Was denn? Auf der Stelle rief Gabi ihren Vater an. Keine 10 Minuten später war er vor Ort. 2 Polizeikollegen von der Spurensicherung untersuchten den Ausstellungsraum und vor allem das Dinosaurier-Skelett auf Fingerabdrücke und sonstige Spuren. Auch die Türen des Museums und alle Fenster wurden überprüft. Kommissar Glockner befragte zeitgleich Direktor Römer in dessen Büro. TKKG durften dabei sein. Also, Herr Römer, gestern Abend waren die fehlenden Saurierknochen noch da, richtig? Ja, das waren sie. Und vor einer knappen halben Stunde haben Sie dann bemerkt, dass sie verschwunden sind. Korrekt. Eigentlich habe ich's bemerkt. Sehr gut, Klößchen. Könnte ein Museumsbesucher die Stücke während der heutigen Öffnungszeit entwendet haben? Der Ausstellungsraum ist für Besucher während der Öffnungszeiten eigentlich nicht zugänglich. Aber war er denn abgeschlossen? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, dürfen wir auch Fragen stellen? Nur zu, Karl. Es bleibt ja in der Familie. Verschlossen war der Raum nicht, nein. Verstehe. Und gibt es eine Alarmanlage? Die ist leider seit einer Woche defekt. Spätestens morgen Mittag soll sie repariert sein. Die Firma hat viel zu tun im Moment. Haben Sie hier im Museum tagsüber irgendwelche Verdächtigen bemerkt? Nein, ich war mit Papierkram beschäftigt, hier in meinem Büro. Wir machen eine riesen Werbekampagne für die Saurier-Ausstellung. Und es muss noch eine Menge erledigt werden. Aber die Dame an der Kasse hat doch jemand Verdächtiges gesehen. Ja, das hat sie uns erzählt, als wir unten auf Sie gewartet haben, Herr Glockner. Stimmt. Ach ja? Ach, das habe ich in der Aufregung ganz vergessen, Herr Kommissar. Sie müssen entschuldigen. Schon gut. Unsere Kassiererin, Frau Vogelsang, hat heute Morgen einen Mann mit einer großen Tasche gesehen. Er hatte es wohl ziemlich eilig, sagt sie. Soll rausgestürmt sein wie ein Schnellzug. Wann war das? Gegen 11 Uhr heute Morgen. Und da hat sie nicht verständigt? Sie sind immerhin der Direktor. Der Mann hat ihr zugerufen, dass seine Frau ein Kind kriegt und er sofort ins Krankenhaus muss. Und das hat natürlich gewirkt. Ja, sie hat ihm geglaubt. Das war entweder eine ziemlich schlaue Ausrede oder es stimmte tatsächlich. Ich werde Ihre Kassiererin gleich im Anschluss befragen, ob sie den Mann beschreiben kann. Damit hätten wir den ersten Verdächtigen. Du hast doch vorhin erzählt, dass sich ein Sammler für das Skelett interessiert hat, Onkel Pitt. Ach der. Genau. Und dass auf Versteigerungen viel Geld für Dino-Knochen bezahlt wird. Stimmt. Was war das für ein Sammler, Herr Römer? Ach, na, irgend so ein Kerl, der hier angerufen hat, nachdem bekannt wurde, dass wir ein echtes Allosaurus-Skelett ausstellen. Und was wollte er? Das Skelett kaufen. Ach nee. Tatsächlich? Krass. Und? Hat er Ihnen auch eine Summe genannt? Nein, hat er nicht. Er hat nur gesagt, dass er das Museum fürstlich entlohnen würde. Und was hast du gesagt? Nein, natürlich. Was bildet dieser Kerl sich ein? Ein echtes Saurier-Skelett zu besitzen, ist wie ein Sechser im Lotto. Na, das hat sich dieser dubiose Sammler wahrscheinlich auch gedacht. Dann ist er der zweite Verdächtige. Mhm. Mann, wir sind echt gut, Leute. Also, Sie natürlich auch, Kommissar. Danke. Ich habe den Kerl für einen Spinner gehalten. Aber doch nicht für einen Dieb. Naja, vielleicht sind der Mann mit der Tasche und dieser Knochensammler aber auch ein und dieselbe Person. Ja. Meinen Sie? Natürlich. Oh, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Ich wollte sowas Ähnliches gerade sagen. Klar. Der Verdacht liegt jedenfalls nahe. Zumindest könnte es ein Komplize gewesen sein. Könnte sein, für den Fall, dass der Sammler sich nicht selbst die Hände schmutzig machen wollte. Klingt einleuchtend. Dann nehme ich Ihre Kassiererin gleich am besten mit aufs Revier. Dort können wir dann ein Phantombild erstellen. Sie hat ja bald Feierabend. Ist ein Phantombild das, was ich denke? Wir wissen ja nicht, was du denkst. Auch wieder wahr. Also, Phantombild klingt irgendwie nach einem Superheldenfoto. Ich glaube, Superklößchen ist auf dem Holzweg. Warum? Ein Phantombild eines Verdächtigen wird nach der Beschreibung eines Zeugen angefertigt. Entweder am Computer, aus Fotobausteinen eines Gesichts, also Einzelteilen wie Augen, Nase, Mund und so weiter. Oder aber wir bestellen einen Zeichner. Der malt den Verdächtigen anhand der Beschreibung. Verstehe. Und wenn ein Zeuge den Täter nicht beschreiben kann? Dann gibt's auch kein Phantombild. Logisch. Ja. Was natürlich schade wäre. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Wer arbeitet denn noch hier, der verdächtig sein könnte, Onkel Pitt? Na, verdächtig würde ich sie jetzt nicht nennen. Aber da wäre zum einen meine Assistentin, Frau Drechsel. Ist sie heute auch hier? Nein, sie hat sich gestern krank gemeldet. Aha. Aber für die lege ich meine Hand ins Feuer. Die würde nie etwas stehlen. Wofür ist diese Frau Drechsel hier denn zuständig? Sie macht Führungen durchs Museum und hat die Saurier-Ausstellung zusammen mit mir konzipiert. Das heißt so viel wie entwickelt. Okay. Schon klar. Wer fällt Ihnen noch ein? Ist zum Beispiel nachts jemand hier? Ein Wachmann oder ähnliches? Ja, wir haben einen Nachtwächter. Und eine Putzkolonne, die im Moment jede Nacht hier sauber macht. Damit bei der Eröffnung nächste Woche alles tipptopp und blitzblank ist. Ach so. Dann bräuchte ich bitte die Namen und Adressen von all diesen Personen. Ja, die suche ich Ihnen gleich raus. Wo habe ich die denn? Das sind aber eine ganze Menge Verdächtige. Ja. Den Nachtwächter kann ich gleich nach der Kassiererin befragen. Der schläft um diese Zeit. Tja, dann wird er wohl aufstehen müssen. Die Putzkolonne übernimmt dann eine Kollegin. Und die kranke Assistentin? Wenn sie denn krank ist. Da könnten wir doch vorbeifahren. Oh ja. Das ist lieb von dir, Tim, aber leider Sache der Polizei. Schade. Außerdem haben wir gleich ja schon was vor. Schon vergessen? Hä? Was denn? Oh, die Klassenparty. Mhm. Oh, echt jetzt? Oh, nee. Ich würde viel lieber ermitteln. Ich auch. Das glaube ich. Ermitteln können wir auch morgen wieder. Hoffentlich muss ich nicht tanzen. Bitte nicht. Das würde ich gern mal sehen. Auf keinen Fall. Im Leben nicht. Bei Tanzen bin ich auch raus. Echt? Ich nicht. So. Bitte sehr, Herr Kommissar. Die Adressen. Ich danke Ihnen, Herr Römer. Na dann will ich mal die Kassiererin befragen. Und ich gebe bei unserem Kunsthass-Spezialisten einen Allosaurus-Unterschenkel plus Fuß in Auftrag. Wenn der Kollege das nicht bis nächste Woche hinkriegt, fällt unsere Ausstellungseröffnung ins Wasser. Und das darf unter keinen Umständen passieren. Deshalb würde ich Sie auch bitten, die Presse aus dem Spiel zu lassen, Herr Kommissar. Wenn etwas über den Knochenraub in der Zeitung stünde, das wäre mir nicht so recht. Sie können sich auf mich verlassen. Dankeschön. Und wir bringen Oskar nach Hause und dann geht's ab zur Party. Oh, toll. Und so nahm der Freitagabend seinen Lauf. Kommissar Glockner befragte die Kassiererin des Museums nach dem Mann mit der Tasche, aber sie konnte sich beim besten Willen an kein Gesicht erinnern. Mittelgroß, dunkle Kleidung und eine Schirmmütze, das war's dann auch schon mit der Personenbeschreibung. Die Assistentin vom Direktor Römer lag mit hohem Fieber im Bett und wurde von ihrer Mutter gepflegt. Somit fiel sie als Verdächtige aus. Und auch beim Nachtwächter und der Putzkolonne Fehlanzeige. Keiner konnte Hinweise auf den Knochendieb liefern. Die Spurensicherung der Polizei fand im Ausstellungsraum zwar eine Menge Fingerabdrücke von allen Befragten, aber das Saurier-Skelett selbst war, bis auf einen Schokoladendaumenabdruck von Klößchen, blitzsauber. Als hätte jemand es abgewischt. Einbruchspuren an Türen und Fenstern gab es seltsamerweise keine. Während die Polizei ermittelte, brachten TKKG ihre Klassenparty hinter sich und hatten, trotz einiger Tänze, eine Menge Spaß. In Ruhe über ihren neuen Fall reden konnten sie erst wieder am nächsten Morgen in ihrem Hauptquartier, dem Schuppen in Familie Glockners Garten. Aha. Wie gut, dass wir durch deinen Vater immer auf dem Laufenden sind, Gabi. Ja, wenn er dir beim Frühstück nicht immer ein kleines Update geben würde, ständen wir ganz schön im Wald. Stimmt. Er verrät ja keine Geheimnisse. Dürfte er auch gar nicht. Mhm. Wirklich komisch, dass es keine Einbruchsspuren gab. Vielleicht ist der Dieb ja durch den Kamin gekommen. Der Weihnachtsmann, was? Genau. Da muss ich dich leider enttäuschen, Klößchen. Das Museum hat keinen Kamin. Hätte ja sein können. Aber dann gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Dieb gestern Morgen ganz gemütlich in den Ausstellungsraum marschiert und hat die Knochen abgeschraubt und mitgenommen. Das wäre der Mann mit der Tasche gewesen. Dann muss er ja sogar Eintritt bezahlt haben. Ganz schön frech. Oder aber der Dieb muss nachts im Museum gewesen sein. Und zwar mit einem Schlüssel, da ja keine Tür oder ein Fenster aufgebrochen wurde. Okay. Wer hat alles einen Schlüssel? Einen hat die Assistentin. Aber die liegt krank im Bett. Ihre Mutter kann's bezeugen. Also hat sie ein Alibi, oder wie das heißt? Mhm, Alibi ist richtig. Und der Nachtwächter und die Putzkolonne haben auch Schlüssel. Aber was wollen die mit Millionen Jahre alten Knochen? Hallo? Verkaufen natürlich. Oder selber sammeln. Nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Mann, das ist aber auch verzwickt alles. Das ist Papi. Kinder? Hallo, was gibt's? Morgen, Herr Glockner. Morgen. Hallo. Morgen. Ich wollte euch nur sagen, dass ich ins Museum fahre. Direktor Römer hat gerade angerufen. Es sind wieder Saurierknochen gestohlen worden. Oh nein. Leute, ab auf die Fahrräder! Kannst du mich mit anschließen, Tim? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ja, klar. Es geht doch nichts über ein Zahlenschloss. Da hat man das Schlüsselproblem nicht. Da vorne steht Papis Dienstwagen. Warum hat er uns eigentlich nicht mitgenommen? Ein bisschen Bewegung tut dir ganz gut, Klößchen. Mhm. Papi erlaubt uns schon eine ganze Menge. Aber wenn seine Kollegen sehen, dass er seine Tochter und ihre Freunde mit zu einem Tatort bringt, gäbe es bestimmt Gerede auf dem Revier. Ja. Und gestern waren wir ja rein zufällig vor Ort. Klar, wie immer. Hey, ich sehe was, was ihr nicht seht. Da drüben! Aus der Eingangstür des Museums stürmte ein Mann mit einer großen Tasche über der Schulter. Auf dem Kopf trug er eine Schirmmütze. Der Taschenmann! Er läuft zur U-Bahn-Station! Los, Leute, hinterher! Der Mann hatte ungefähr 50 Meter Vorsprung. Die Treppe, die zur U-Bahn-Station Museumsplatz hinunterführte, nahm er mit 5 Riesensprüngen. Aber TKKG holten auf, Tim allen voran, gefolgt von Gabi und Oskar, etwas dahinter Karl und Klößchen. Auf welchem Bahnsteig ist er gelaufen? Nummer 2, glaube ich, stadtauswärts. Ja, da unten ist er. Rechts runter, Jungs. Er will aus der Stadt raus. Alles klar. Schon unterwegs. Der Mann mit der Schirmmütze stand auf dem U-Bahnsteig und sah auf die Uhr. Er schien sehr nervös zu sein. Die Tasche über seiner Schulter war schmal und lang und augenscheinlich ziemlich schwer. Hey, Sie! Dürfen wir mal einen Blick in Ihre Tasche werfen? Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ihr wollt... Was? Ich spinnt ihr? Lass mich in Ruhe, ich hab's eilig. Das sehen wir. Wir haben's auch eilig. Es gab da eine Verwechslung. Löschen, was redest du denn da? Was für eine Verwechslung. Mit meiner Tasche? Mein Vater hat genau dieselbe. Und er ist auch gerade im Museum. Kann es sein, dass sie aus Versehen seine gegriffen haben? Ja, sowas passiert doch mal. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe sie nur einmal abgestellt. Aber da stand keine andere. Ich kann sie also nicht verwechselt haben. Mein Vater hat sein Angelzeug in der Tasche. Genau. Ja. Sie sieht wirklich haargenau so aus. Ja, komischer Zufall. Ja. Ich habe meine Golfschläger drin. Sie nehmen Golfschläger mit ins Museum? Ja, was dagegen? Sein Vater nimmt ja auch sein Angelzeug mit. Das stimmt allerdings. Willis Vater geht morgens oft ins Museum und danach immer angeln. Aha. Da kann er noch mal alles in Ruhe auf sich wirken lassen, was er gesehen hat. Sie verstehen? Nee. Es wäre wirklich nett von Ihnen, wenn wir mal nachsehen dürften. Das geht doch ganz schnell. Willis Papa ist sehr leicht reizbar, müssen Sie wissen. Und wenn sein Sohn die Tasche nicht wiederbringt, na ja. Du meinst? Sie wissen schon. Was ist los? Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Hm? Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Gespannt schauten TKKG in die Tasche. Darin lagen tatsächlich Golfschläger. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab gleich meine erste Trainerstunde auf dem Golfplatz am Stadtrand. Ganz schön aufgeregt deswegen. Hab mir eben einen gebrauchten Satz Schläger gekauft und weil ich zu früh dran war, schnell eine Runde durchs Museum gedreht. Und dabei habe ich mich vertrödelt. So, jetzt muss ich aber. Tja, dann. Schönen Tag noch. Und viel Glück. Tschüss. Du, sag deinem Anglervater, er soll nett zu dir sein. Ja, ja. Dabei war Klößchens Papa einer der nettesten Menschen der ganzen Stadt. Aber ohne die kleine Notlüge hätten die vier wohl nicht in die Tasche schauen dürfen. Enttäuscht machten sie sich auf den Weg zurück zum Museum. Das habe ich Ihnen doch alles eben schon am Telefon gesagt. Na, dann erzählen Sie es eben nochmal. Na. Aber nicht so laut, wenn ich bitten darf. Unsere Besucher müssen nicht mitbekommen, was hier los ist. Ja, ja, ja, Entschuldigung. Seien Sie froh, dass Sie das Museum für heute nicht schließen müssen, Herr Römer. Den unteren Bereich haben die Kollegen von der Spurensicherung ja schon überprüft. Und wieder keine Einbruchsspuren gefunden. Es ist wie verhext. Mein Saurier-Skelett wird immer kleiner. Jetzt muss ich auch noch den rechten Arm vom Allosaurus nachbauen lassen. Das bezahlt mir keine Versicherung. Es tut mir wirklich leid für Sie. Wir tun, was wir können. Ich weiß, ich weiß. Mir tut es auch leid, Herr Römer. Sehr sogar. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren als Nachtwächter. Davon 10 bei Ihnen im Museum. Und sowas ist mir in meiner gesamten Laufbahn noch nicht untergekommen. Zum Glück wird heute die Alarmanlage repariert. Oh ja. Da die Diebe aber nicht von außen eingestiegen sind, wird eine Alarmanlage herzlich wenig nutzen. Malen Sie den Teufel nicht an die Wand, Kommissar. Ich bin jetzt schon so gut wie ruiniert. Hallo, Papi. Morgen, Kommissar. Hallo, Onkel Pitt. Tag, Herr Römer. Kommissar. Morgen. Morgen. Hallo, Kinder. Na, ihr vier? Also, wenn ich noch mal alles von vorn erzählen soll, dann bitte jetzt. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen. Herr Frege ist unser Nachtwächter, müsst ihr wissen. Ah. Er hat den Diebstahl in den frühen Morgenstunden bemerkt. Aufgepasst wie ein Schießhund habe ich. Aber trotzdem ist mir der Täter durch die Lappen gegangen. Ich tippe ja nach wie vor auf die Putzkolonne. Das habe ich Ihnen gestern schon gesagt, Kommissar. Die Typen sollten Sie mal lieber verhören. Ich verhöre Sie nicht, Herr Frege. Ich befrage Sie nur. Was? Aber hier wird es mir etwas zu unruhig. Dürfen wir Ihr Büro benutzen, Herr Römer? Dann müssen wir nicht extra aufs Revier fahren. Aber natürlich. Erster Stock rechts am Ende des Ganges, da, wo wir gestern schon waren. Ich werde es wiederfinden. Entschuldigt, Kinder. Alles gut. Wir verstehen das. Klar. Ehrensache. Herr Frege, kommen Sie. Von mir aus. Hauptsache, ich bin bald wieder im Bett. Aber, und Kinder, Hunde haben hier im Museum nichts verloren. Klar? Ich. Bei Oskar machen wir eine Ausnahme, Herr Frege. Das passt schon. Sie sind der Boss, Herr Römer. Nach Ihnen, Herr Fräger. Na, da ist aber einer mürrisch. Normalerweise ist er sehr nett und vor allem zuverlässig. In den 10 Jahren, die er für mich arbeitet, gab es nicht ein einziges Vorkommnis. Und jetzt direkt 2 hintereinander. Eine furchtbare Sache. Ich wäre auch mürrisch, wenn ich die ganze Nacht gearbeitet hätte und man mich früh aus dem Bett klingeln würde. Das bist du jeden Morgen, Klößchen. Auch ohne nachts zu arbeiten. Ja, stimmt. Ich bin wohl ein ziemlicher Morgenmuffel. Was wurde denn diesmal gestohlen, Onkel Pitt? Der rechte Armknochen. Von meinem Allosaurus bleibt langsam kaum noch etwas Echtes übrig. Wie ist der Dieb denn reingekommen? Das ist es, ja. Es gibt wieder keine Spur eines Einbruchs. Und die Tür vom Ausstellungsraum war diesmal abgeschlossen? Das habe ich höchstpersönlich gemacht, gestern Abend. Dann muss der Täter einen Schlüssel haben. Die Putzkolonne. Oder der Nachtwächter. Die Putzleute waren letzte Nacht nicht im Ausstellungsraum. Das habe ich ihnen verboten. Aber sie haben einen Schlüssel. Ja, schon. Es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit. Überlegt ihr mal weiter, Kinder. Ich muss meinen Knochenbauer anrufen. Es gibt mal wieder Arbeit für ihn. Für die Ausstellungseröffnung nächste Woche sehe ich schwarz. Bis später. Bis später, Onkel Pitt. Tschüss. Vielleicht steckt ja dieser Knochenfritze hinter allem. Welcher Knochenfritze? Na, der, der die geklauten Knochen nachbaut. Und was soll er gemacht haben? Vielleicht hat er sich ja einen Schlüssel nachmachen lassen. Das kann man. Mussten meine Eltern neulich auch, als ich meinen Hausschlüssel verloren hatte. Und dann? Habe ich Ärger bekommen. Nein, ich meine den Knochenfritzen. Ach so, vielleicht hat er die Knochen geklaut und den Auftrag bekommen, sie aus Kunstharz nachzubauen. So kassiert er doppelt. Naja. Könnte doch sein. Tim, du hast eben von einer weiteren Möglichkeit gesprochen. Genau, lass hören. Ich fand meine Theorie gut. Naja, wenn der Dieb keinen Schlüssel gehabt hat, dann gäbe es ja noch einen Weg ins Museum zu gelangen. Und der wäre? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, ich auch. Vielleicht hat er sich einschließen lassen. Okay. Ich weiß nicht. Tim hat recht. Das wäre tatsächlich möglich. Unmöglich wäre es nicht. Nur ungewöhnlich. Aber der Ausstellungsraum war letzte Nacht abgeschlossen. Hat Herr Römer doch eben erzählt. Vielleicht hat der Dieb ja einen günstigen Moment abgepasst, als der Nachtwächter reingegangen ist. Er ist hinterhergeschlichen, hat sich irgendwo versteckt und als der Nachtwächter raus ist, hat er zugeschlagen. Aber der Nachtwächter wird doch hinter sich abgeschlossen haben. Und wenn nicht? Was, wenn er bei jedem seiner Rundgänge zwar den Dino-Raum überprüft hat, die Tür aber jedes Mal nur hinter sich zugezogen hat? Oh. Das würde er zwar nicht zugeben, weil er dann Mitschuld hätte, aber möglich wär's doch. Nicht schlecht kombiniert, Tim. Respekt. Danke. Aber was, wenn das heute Nacht wieder passiert, dass sich hier jemand einschließen lässt? Genau das wird passieren. Aber dann müssen wir Kommissar Glockner Bescheid sagen. Ja. Ich glaube, Tim führt was im Schilde. Wir lassen uns heute Nacht hier einschließen. Und wenn der Dieb zuschlägt, schnappen wir ihn uns. Du spinnst doch, das ist viel zu gefährlich. Guck uns mal an, hallo? Genau, was sollen wir denn machen, wenn wir den Kerl erwischen? Ihn festnehmen? Wir machen nur Beweisfotos und schließen ihn ein oder so. Und dann rufen wir die Polizei. Und den Nachtwächter gibt es ja auch noch. Der kann uns doch helfen. Er wird sich bedanken, wenn er uns hier nachts erwischt. Das gibt riesen Ärger. Andererseits... Was? ...müssen wir Onkel Pitt helfen. Sonst bleibt von seinem Skelett nichts mehr übrig. Dann fällt die Ausstellung flach und das Museum muss vielleicht schließen, wenn die ganzen Einnahmen fehlen. Das Geld hat er doch fest eingeplant. Aber können wir das denn einfach machen? Was sagen wir unseren Eltern, wo wir heute Nacht sind? Ganz einfach. Klößchen und ich übernachten bei Karl. Und du auch. Und Karl sagt dann, er übernachtet mit uns bei Gabi. Wie jetzt? Ich dachte, wir sollten uns hier einschließen lassen. Löschen, das sagen wir natürlich nur. Mhm. In Wirklichkeit übernachten wir hier, im Museum. Ah, alles klar. Eine Notlüge sozusagen. Das wäre dann schon die zweite. Naja, wenn wir dem Museum damit helfen, werden alle Verständnis dafür haben. Aber dann muss Oskar mitkommen. Für alle Fälle. Dann sind wir immerhin zu fünft. Oskar war eh fest eingeplant. Und? Machen wir's? Wir machen's. Gesagt, getan. TKKG informierten ihre Eltern und das Internat, dass sie in dieser Nacht außerhäusig schlafen würden. Und keiner hatte etwas dagegen. Mit einem kleinen Vorrat an Essen und Trinken fanden sich die vier abends um 6:45 wieder im Museum ein. Oskar war in Gabis Rucksack versteckt, was ihm gar nicht gefiel, obwohl der Reißverschluss ein ganzes Stück offen war. Ruhig, Oskar. Du kannst ja gleich raus. Guten Abend, Kinder. Guten Abend. Ihr seid wohl Dauergäste hier und ganz schön spät dran. Wir schließen in einer Viertelstunde. Das wissen wir. Wir wollten nur... noch schnell ein paar Fotos von Ihren tollen Ritterrüstungen schießen. Ja. Wir müssen ein Referat für die Schule machen. Und das Ganze verbinden wir mit einer Übernachtungsparty. Bei Karl. bei Gabi, meine ich. Ah, deshalb die Rucksäcke. Mhm. Ich dachte schon, ihr kämpft von einer Wanderung. Na, dann beeilt euch mal. Die Rüstungen sind im ersten Stock. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke. Dann wollen wir mal. Sollen wir eigentlich noch Eintritt bezahlen? Schüler zahlen bei uns keinen Eintritt. Sonst hätte ich ja schon heute Morgen bei euch kassiert. Das stimmt. Leute, ich glaube, wir müssen. Wir sind doch gleich wieder weg. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie uns nicht rausgehen sehen. Wir sind Meister der Tarnung. Er will nur sagen, dass wir in 10 Minuten wieder weg sind. Ja. Schon in Ordnung. Wir überprüfen um 6:45 sowieso noch mal alle Ausstellungsräume. Ja, für den Fall, dass jemand die Zeit vergessen hat. Oder sich hier einschließen lassen will, um nachts etwas zu stehlen. Würden wir nie tun. Nein. Wir haben hier im Moment erhöhte Sicherheitsstufe und mussten sogar kurzfristig Notpersonal einstellen. Aber ihr seid dem Chef ja bekannt. Ja, Herr Römer ist so eine Art Onkel von mir. Und mein Vater ist Kriminalkommissar und leitet die Ermittlungen. Die Polizei will heute Nacht immer wieder hier vor dem Museum nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Sehr gut. Und zum Glück ist die Alarmanlage auch wieder repariert. Freunde, es ist 6:50. Na dann ab mit euch. Macht eure Fotos und habt einen schönen Abend. Ich packe hier langsam zusammen, ist ja kaum noch einer da. Bis gleich. Und danke. Gern geschehen. Eilig machten sich die vier auf in den ersten Stock. Den Saal mit den Ritterrüstungen ließen sie links liegen. Auf der rechten Seite befand sich der Ausstellungsraum mit dem Saurierskelett. Jetzt mussten sie sich verstecken. Aber wo? Da, die Tür. Nur für Personal. Da dürfen wir nicht rein. Wir dürfen hier überhaupt nirgends rein. Also los, Oskar will aus dem Rucksack raus. Oh, der Arme. Ist offen. Ein Abstellraum. Aber den überprüfen die doch bestimmt gleich bei ihrem Rundgang. Nicht, wenn die Tür abgeschlossen ist. Hä? Los, rein erstmal. Ui. Oh. Leuchte mal einer. Moment. Taschenlampe. So. Ja, jetzt darfst du raus, Oskar. Aber schön leise sein, verstanden? Braver Hund. Was meintest du mit, wenn die Tür abgeschlossen ist, Karl? Wir haben doch gar keinen Schlüssel. Aber sowas Ähnliches. Tada! Ein Stück verbogener Draht? Du hast ein Dietrich gebastelt. Cool. Davon habe ich schon mal gehört. Das ist so ein Ding, mit dem man Schlösser aufmacht. Oder zu. Mhm. Und das klappt? Werden wir gleich sehen. Moment, ich leuchte auch. Karl steckte das nach unten gebogene kurze Ende des dicken Drahtes ins Schlüsselloch und drehte das lange Ende nach links. Oh, Bingo! Super, Karl! Große Klasse! Und jetzt? Heißt es warten, denke ich. Zumindest so lange, bis das Museum leer ist. Wann kommt der Nachtwächter? Oh, endlich sitzen. Gegen 9:30, sagt Onkel Pitt. Und die Putzkolonne um 10. Ja, dann können wir ja ein kleines Schläfchen machen. Oh, ich bin ganz schön müde. Oh, ich auch. Aber du warst ja auch ein ziemlicher Tanzbär gestern auf der Party. Fandst du? Du warst aber auch nicht schlecht, Tim. Stimmt. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Ich mich auch nicht. Aber die Nacht war extrem kurz. Ich könnte auf der Stelle einschlafen. Ihr habt ja auch einen Wahnsinns-Tanzcoach gehabt. Ich krieg jeden zum Zappeln. Sogar Computer und Bewegungsmuffel. Oh. Bin aber auch total im Eimer. Ja. Oh. Ich glaube, wir sollten lieber mal die Klappe halten. Sonst werden wir noch erwischt. Klößchen hat recht. Also, Leute. Funkstelle. Und die Taschenlampen aus. Sonst sieht man den Lichtschein unter der Tür. Ja, ja. Alles klar. So, Befehl. Und du bist weiter so schön ruhig, Oskar. Du machst das ganz toll. Und schon wenig später waren die Nachwuchsdetektive eingeschlafen. Oskar hatte sich zu Gabis Füßen eingerollt. Nur er bemerkte, wie an der Tür der Abstellkammer gerüttelt wurde. Er blieb aber still. Die Museumsmitarbeiter überprüften jeden Raum und als sie nirgendwo etwas Verdächtiges bemerkten, schlossen sie das Gebäude ab, schalteten die Alarmanlage an und gingen nach Hause. Schließlich würde schon bald der Nachtwächter seinen Dienst antreten. Ob sich sonst noch jemand im Museum hatte einschließen lassen, bekamen TKKG nicht mit. Tim? Gabi? Karl? Wo seid ihr? Keiner da. Moment mal. Warum habe ich ein Fell an? Wo sind meine Klamotten? Und meine Turnschuhe? Ich bin doch nicht etwa... Oh, nee, ne? Ich bin in der Steinzeit gelandet oder noch früher. Aber wie? Oskar? Bist du das? Wenn Oskar da ist, müssen die anderen auch in der Nähe sein. Oskar! Ich komme! Bleib, wo du bist! Au! Oskar? Oskar, wo bist du? Oh, oh, Oskar scheint gewachsen zu sein. Wo bin ich? Was? Du hast schlecht geträumt, Klößchen. Oskar, ruhig. Ein Glück. Oh, ihr seid da. Leute, wir haben verschlafen. Oh nee, es ist 22:30. Schon? Ist ja gut. Was war das? Jemand hat den Brüllknopf beim Saurier-Skelett gedrückt. Oh. Kommt, wir sehen nach. Aber vorsichtig, falls es der Dieb ist. Klar. Los, Karl. Schließ die Tür auf. Bin schon dabei. So. Ah. Das ist ja ein Ding. Ja. Irre, als wäre man in die Vergangenheit gereist. Im Dino-Ausstellungsraum standen drei Gestalten vor dem Allosaurus-Skelett. Die Leute von der Putzkolonne. Und plötzlich war jemand hinter ihnen. Mann, ist das ein cooles Teil. Hab ich doch gewusst! Der Nachtwächter. In der Hand hielt er einen Fotoapparat. Bitte recht freundlich. Auf frischer Tat ertappt. Hey, das ist nicht das, wonach es aussieht. Wir wollten nur mal gucken. Und hören. Ja. Die Tür stand offen und... Da haben wir einfach auf die Soundknöpfe gedrückt. Ja, es klingt wirklich beeindruckend. Ja. Klappe halten! Sie müssen uns glauben. Wir wollten nichts klauen. Ehrlich. Ganz bestimmt nicht. Ruhe! Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe die Polizei. Bitte keine Polizei. Dann verlieren wir vielleicht unsere Jobs. Auch wenn wir gar nichts gemacht haben. Oder aber... Ihr nehmt jetzt sofort euren komischen Putzwagen da und eure Feudel und macht euch schleunigst vom Acker. Aber durch die Tür hinten, nicht vorne raus. Wir nehmen Möglichkeit 2. Auf jeden Fall. Wir sind schon weg. Kommt, Leute. Ja. Gute Entscheidung. Und kein Wort zu irgendjemandem. Sonst werde ich den Bullen flüstern, dass ich euch hier erwischt habe. Und ein Beweisfoto habe ich auch. Ja, schon gut. Wir sagen nichts. Sie können sich auf uns verlassen. Ja. Schönen Abend noch. Los, raus hier. TKKG waren über den dunklen Gang herangeschlichen und hatten, geschützt durch die offenstehende Tür, alles beobachtet. Also, läuft doch wie am Schnürchen. Tim war sogar auf die Idee gekommen, ein Handyvideo zu machen. Rolf, Ich bin's. Ja, alles wie geplant. Ich hab die Tür vom Ausstellungsraum aufgelassen und die Putzfritzen sind schön reingelaufen. Na ja, klar, sie haben alles angefasst und viele wunderbare Fingerabdrücke auf dem Skelett hinterlassen. Klar, auf dem Schädel auch. Ich hab ein Foto gemacht, wie einer von denen daran rumhantiert. Ja, sie sind jetzt weg. Na, wie besprochen. Ich baue den Schädel ab und deponiere ihn am selben Platz wie Donnerstagnacht. Dann hau ich mir selbst eins über die Birne und sag den Bullen später, das wären die Putzen gewesen. Und dass die in der Zwischenzeit mit dem Saurierschädel in ihrem Putzwagen abgehauen sein müssen. Hatten ja einen Schlüssel, um wieder rauszukommen. Ach, das klappt schon. In der Zwischenzeit bin ich aus meiner Ohnmacht wieder aufgewacht, hab gemerkt, dass der Schädel weg ist und ruf die Polente. Denen zeig ich das Beweisfoto, die hauen wieder ab und suchen die Putzleute. Dann mache ich die Alarmanlage aus. Du kommst hier vorbei, ich übergebe dir den Schädel und du mir die Kohle. Genau wie gestern. Wir können es aber nicht so machen wie vorgestern. Die kontrollieren tagsüber alle Taschen, vor allem die großen. Oh, so eine Gemeinheit, die armen Putzleute. Und der arme Onkel Pitt, sein eigener Nachtwächter, ja, beklaut ihn. Der Typ am Telefon ist bestimmt der Knochensammler. Hast du alles gefilmt, Tim? Yep. Wenn die Polizei das sieht, kann der Nachtwächter einpacken. Shh, ruhig, Oskar. Ja, bis gleich. Moment, da möchte dir noch jemand was sagen. Oskar, wir müssen weg, Leute. Links lang. Komm, Oskar, los. Die fünf rannten in den Rittersaal. Durch die Fenster fiel etwas Mondlicht hinein und ließ die silbernen Rüstungen glänzen. Hinter die Ritterrüstung. Schnell! Kein Laut. Kommt raus! Ich weiß, dass ihr hier seid. Hatte vorhin schon das Gefühl, dass da irgendwo ein Hund bellt. Kommt raus und euch wird nichts geschehen. Wir unterhalten uns einfach nur ein bisschen. In Klößchens Nase regte sich plötzlich ein fürchterliches Kribbeln. Nicht niesen, Klößchen. Ich zähle jetzt bis drei. Der Nachtwächter ließ den Schein seiner Taschenlampe durch den Raum wandern. Und wenn ihr dann nicht rauskommt, werde ich euch holen. Klößchen, nein. Eins, zwei und tschü- Hab ich mir doch gedacht, dass ihr das seid, ihr Rotznasen. Tut mir leid, Leute. Schon gut. War ja keine Absicht. Oskar, aus! Da hättet ihr doch beinahe meinen schönen Plan durchkreuzt. Sie sind ein Mistkerl. Wissen Sie das? Direktor Römer so zu hintergehen. Er hat ihn vertraut. Schämen sollten Sie sich. Genau. Und demnächst mal auf den Rüstungen Staub wischen. Jetzt haltet verdammt noch mal die Klappe. Und dann marsch in den Keller. Da könnt ihr schön vor euch hinschmoren. Los, vorwärts! Na toll, jetzt sitzen wir im Keller fest. Und Handynetz gibt's auch keins. Wir können doch nicht mal die Polizei anrufen. Und in der Zwischenzeit schraubt Frege da oben den Saurierschädel ab. Oh. Schöner Scheibenkleister. Aber warum benutzen wir nicht diesen Friedrich? Wen? Er meint den Dietrich. Ja. Natürlich. Klößchen, du bist klasse. Damit ist die Nummer mit der Rüstung ausgeglichen. Ich erinnere mich nicht daran. Und Schokolade gibt's auch keine. Die ist oben im Rucksack. Jetzt müssen wir erstmal hier raus, sonst ist der Schädel weg. Gabi hat recht. Los, Karl. Ja. Dietrich, die zweite. Alles klar. So. Tada! Oh, cooles Ding. Und nun ab nach oben. Komm, Oskar. Leise wie eine Gruppe Indianer auf dem Kriegspfad huschten TKKG und Oskar nach oben zum Ausstellungsraum und lugten um die Ecke. Der Kopf des Allosaurus-Skeletts war verschwunden. Herr Frege, der Nachtwächter, hockte mit einer ziemlichen Beule auf der Stirn am Boden. Er hatte sich mit seiner Taschenlampe tatsächlich selbst eins übergezogen. Hinter die Tür und Luft anhalten. Rolf, Planänderung. Du musst jetzt schon kommen. Du bist schon draußen? Ach Gott, das ist wohl nicht abwarten. Nein, nein, nein, da waren vier Kinder und ein Hund. Haben sich anscheinend hier einschließen lassen. Na, was denkst du denn? Ich hab sie in den Keller gesperrt. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Das müssen wir uns gleich überlegen. Ich komm runter und mach die Alarmanlage aus. Bis gleich. Ja. Na, das hatte ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Der Nachtwächter ging nach unten in die Eingangshalle. Dort hatte er den Saurierschädel deponiert. Hier spricht Gabi Glockner. Ich bin mit meinen Freunden im Museum eingeschlossen worden. Hier werden gerade wieder Dinosaurierknochen gestohlen. Ja, Sie müssen schnell kommen. Ist gut. Und? Ein Streifenwagen ist ganz in der Nähe. Die Polizei ist gleich da. Hoffentlich. Kommt, wir gehen runter. Unten hatte Frege in der Zwischenzeit die Alarmanlage ausgeschaltet. Der Nachtwächter schloss die Eingangstür auf und ein Mann mit dunkler Kleidung und Schirmmütze betrat das Museum. An seinem Arm hing eine riesige Sporttasche. Hast du den Schädel? Na klar, da ist er! Der Knochenkopf des Allosaurus lehnte an einer Marmorsäule. Auf der Rückseite standen, mit angehaltenem Atem, TKKG. Hast du das Geld? Hier ist die Tasche. Aber zuerst will ich den Schädel. Auf keinen Fall! Vielleicht sind da ja nur alte Zeitungen drin. Ach, bei Geld hört die Freundschaft auf, was? Kann man so sagen. Hier aus. Die Hände hoch, Polizei! Wie jetzt? Was? Aber da sind wir wohl gerade rechtzeitig gekommen. Sieht ganz so aus, als ob hier gerade ein kleines Geschäft über die Bühne gehen sollte. Würde ich auch sagen. Gut, dass Sie da sind. Himmel, bin ich froh. Die Hände schön oben lassen? Natürlich, natürlich. Dieser Mann da ist hier eingebrochen und wollte soeben diesen wertvollen Dinosaurierschädel dort stehlen. Das ist gelogen. Tatsächlich? Sehen Sie die Beule auf meiner Stirn? Er hat mir eins übergebraten und wollte sich gerade aus dem Staub machen. Och, das ist doch völliger Unsinn. Aber ich kam gerade vorbei und habe Taschenlampenlicht gesehen. Da habe ich gedacht, ich sehe mal nach, ob alles in Ordnung ist. Und habe diesen Herrn dabei erwischt, wie er den Allosaurus-Schädel nach draußen tragen wollte. Unglaublich! Woher wissen Sie denn, dass es ein Allosaurus-Schädel ist? Sieht man doch. Dachte ich. So, so. Ha! Jetzt hat er sich verraten! Glauben Sie den beiden kein Wort? Die stecken unter einer Decke. Aber sowas von. Oh ja. Die Rotznasen! Ich dachte, die hast du eingesperrt. Eingesperrt, sagen Sie? Das hat er gesagt. Klappe! Habt ihr den Notruf eben abgesetzt, Kinder? Aha. Haben wir. Ich bin Gabi Glockner, die Tochter vom Kommissar. Stimmt. Dich habe ich schon mal auf dem Revier gesehen. Ja, ich auch. Hallo, Kinder. Alles in Ordnung bei euch? Alles okay. Mhm. Wir haben alles gefilmt. Der ganze Plan dieser beiden Typen ist als Video auf meinem Handy. Und die geplatzte Übergabe von gerade auch. Die wollten den Raub der Putzkolonne in die Schuhe schieben. Ach was, so ein verdammter Dreck. Ach, das war's dann wohl. Das glaube ich auch. Sie sind beide festgenommen. Ja. Gut gemacht, Kids. Die ganze Geschichte müsst ihr gleich auf dem Revier erzählen. Vor allem, wie ihr hier überhaupt reingekommen seid. Und am allerwichtigsten sind die Videos. Damit sind die beiden hier überführt. 22.1 an Zentrale. Zentrale hört. Wir brauchen einen zweiten Wagen zur Unterstützung am Museum. Zwei Tatverdächtige, vier Kinder und ein Hund müssen zur Vernehmung aufs Revier. Schicken Unterstützung. Und sagt dem Kollegen Glockner Bescheid. Seine Tochter ist dabei. Wird ihn bestimmt interessieren. Zentrale verstanden. Es wurde eine lange Nacht auf dem Polizeirevier. Gabis Vater kam und TKKG durften sich erstmal eine saftige Standpauke anhören. Sich nachts im Museum einschließen zu lassen, das ging gar nicht. Dann mussten sie ihm ausführlich berichten. Man konnte Kommissar Glockner ansehen, dass er den Vieren die Geschichte, zufällig eingeschlossen worden zu sein, nicht abkaufte. Aber er verlor kein Wort mehr darüber. Schließlich hatten Tim, Karl, Klößchen und Gabi dafür gesorgt, dass die Knochendiebe endlich gefasst waren. Der Nachtwächter und sein Auftraggeber legten ein umfangreiches Geständnis ab. Spätestens Tims Handyvideos machten jede weitere Lüge zwecklos. Die bei allen Eltern angekündigte TKKG-Übernachtung fand dann übrigens doch noch statt. Bei Glockners. Auf Luftmatratzen und dem Sofa. Und Augen auf! Überraschung! Onkel Pitt, du hast das Dino-Skelett ja wieder zusammengesetzt. Toll! Da habe ich seit heute Morgen dran gesessen. Aber wie haben Sie die Knochen denn so schnell wiederbekommen? Die Polizei hat letzte Nacht das Haus von diesem Herrn Aschendorf durchsucht. Und dabei alles gefunden, was hier gestohlen wurde. Ist das der Kerl, der mit Ihrem Nachtwächter festgenommen wurde? Unserem Ex-Nachtwächter, ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Aschendorf ist der Sammler, der hier angerufen hat, um unser Skelett zu kaufen. Erinnert ihr euch? Na klar. Natürlich. Mhm. Und? Als ich seinerzeit gesagt habe, dass ich ihm nicht einen einzigen Knochen verkaufen werde, da hat er wohl beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Nämlich meinem Nachtwächter, Herrn Frege, ein Ex-Nachtwächter, bitte. Ja, das stimmt. Ex-Nachtwächter. Aschendorf hat unserem Ex-Nachtwächter eine Menge Geld geboten, wenn er ihm die Knochen beschafft. Nur die echten natürlich. Und das hat unser sauberer Herr Frege dann ja auch getan. So was? Ja, jetzt ist alles wieder an seinem Platz, wie ihr seht. Unversehrt und wie neu. Sehr gut. Wenn man bei 150 Millionen Jahre alten Knochen von neu sprechen kann. Ach, ich bin euch so unendlich dankbar, dass ihr geholfen habt, die Diebe zu schnappen. Jetzt kann die Ausstellungseröffnung nächstes Wochenende wie geplant stattfinden. Und hoffentlich ein Erfolg werden. Bestimmt. Gern geschehen, Onkel Pitt. War super spannend. Ja, total. Ich habe mir auch etwas überlegt, um mich bei euch erkenntlich zu zeigen. Ja? Okay. Ihr werdet alle lebenslang freien Eintritt in diesem Museum haben. Sogar Oscar. Oh. Und außerdem werde ich mit euch einen Ausflug in den Saurierpark Dino World machen. Zugfahrt, Hotelübernachtung und alles andere gehen auf meine Rechnung. Oh, cool. Wahnsinn. Danke. Danke, Onkel Pitt. Dankeschön. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Nur, was gibt's, Karl? Willst du dir noch was anderes? Naja, ich würde so gerne... Was? Na, sag schon. Hä? Ich würde gern auch mal den Brüllknopf drücken. Oh, ja. Das hätte ich jetzt eher von Klößchen erwartet. Also, was soll das denn jetzt heißen? Karl interessiert sich wahrscheinlich für die Verkabelung. Das auch. Wenn's weiter nichts ist. Nur zu, mein Junge. Oh, danke sehr. Ich finde, mit dem Brüllen kann man sich richtig gut vorstellen, wie mächtig die Dinosaurier gewesen sind. Und wie gefährlich. Ja. Na dann. Los, Karl. Oh, wow. Oscar! Die beiden werden wohl keine Freunde mehr. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden.